drauf was Warmes, weil mich so friert. Ich verzichte gern auf all den Liebesdurst. Ich möchte ein Würstchen, ich möchte Wurst. Ich möchte ein Würstchen mit Senf beschmiert. Ich brauch was Warmes, weil mich so friert. Ich verzichte gern auf all den Liebesdurst. Ich möchte Wurst, ich möchte Wurst. Ich möchte ein Würstchen, ich möchte eine Wurst. Ich möchte ein Würstchen mit Senf beschmiert. Ich brauch was Warmes, weil mich so friert. Ich verzichte gern auf einen Liebesdurst. Ich möchte Wurst, ich möchte Wurst.